Doppel rein Patent, auf immer noch kein Benz, immer noch kein Cent, okay, you understand? Rap ist mein Patent und deine Fotze geht dir fremd. 1996, Oldschool represent. Brandenburg und MacPom, ihr könnt gerne herkommen und mit euren Augen sehen, wie wir unser Traum hier leben. Shoppen im Rausch, lila Scheine ausgeben, völlig drauf. Nachts um die Häuser ziehen, wie Spritzen mit Adrenalin. Ballert hier das Kokain, Junge, mach dich gerade und lass uns deine Nase ziehen. Vato Loco Primo, willkommen in der Rhyme Show. Kein anderer Rapper rhymes so, dein Sound scheiß Flow. Vato jetzt am Mic, yo, fick dich und deine Scheiß-Ho. Hier werden Kilos gedrückt und das nicht nur auf Handelbank. Messer wird gezückt, Situation angespannt. Stopf den Block voll mit Tütchen, voller Partydrogen. Hört diesen Track und hebt die Gläser ganz nach oben. Stopf den Block voll mit Tütchen, voller Partydrogen. Hört diesen Track und hebt die Gläser ganz nach oben. Vato, das ist unser Revier, Prime. Wir sind jetzt hier, Ernie, gestrandet sind wir. 1991, stabile Breite, Primo, back to the roots. Na, wer kennt den Punk am Flow? Ich baller bei der Haze, baller bei der Bong. Hipster Pumpen, Ding Dong Song. Ich hab Augen wie Hongkong, jetzt gibt es was besser, Bomb. Was? Weil Primo mit Vato Loco jetzt am Mic steht. Die Erde dreht. Jetzt wird die ganze Szene zersägt. Hater drücken Daumen runter, versuchen Papa Stress am Blick. Kopf nach unten, weil der Nike-Treter in die Fresse geht. Was für Umsatz, Umsatz ist Profit. Mit dem Fahrrad unterwegs und du denkst, das ist ein Gangster-Jeep. Du bist ein Macker, weil du Sticker an die Wände haust. Deine Freundin Dolo Fotze und mach krass auf Gangster-Braut. Was? Ja, Mann, Primo, Rabauke Musik 2015 am Start. Stopf den Block voll mit Tütchen, voller Partydrogen. Hört diesen Track und hebt die Gläser ganz nach oben. Stopf den Block voll mit Tütchen, voller Partydrogen. Hört diesen Track und hebt die Gläser ganz nach oben. Yeah. Ich hau dein ganzes Album nur mit einem einzigen Part weg. Sag es, wer von uns wird künstlich beatmet? Ernie, er startet durch wie ein Fuß. 16 Zeilen perfekt, mein Leben gerecht. Nach Hause gekommen, die Beine auf den Tisch. Der Stress kann frei laufen, ich hab's erwischt. Whisky, Tequila, mein Schädel, der Punkt. Ich kotze in die Ecke und nenne es Kunst. Bastard amazing, die Schwumpflinge crazy. Ich hab es gesagt, nur der Hund kriegt der Baby. Komm, lass mich in Ruhe, Rabauken Regel Nummer 1. Du hast was geklaut und jetzt ist es meins. Was hast du denn da gemacht? Deine Frau, ja, sie kommt und ich hab sie nicht mal angefasst. Wir quälen sie hart und wir lassen sie rein. Rabauken Musik, da